Deutschlandfunk. Hörspiel. Die Grundvereinbarung für das nun folgende Hörstück »Bier auf dem Teppich«. Eine Band bereitet sich auf eine lang ersehnte Studioaufnahme vor. Handgemachte Musik soll gespielt werden. Retrospektiv und doch zeitgemäß. Alle Mitwirkenden sind Musiker. So entsteht ein Vexierspiel zwischen Leben und Rolle. Reale Biografien treffen auf einen fiktiven Plot. Eine neue Produktion von Ulrich Bassange. Der Hörspielmacher ist selbst Musiker und spielt in diversen Bands. Hast du schon gestimmt? Nee. Hast du ein Stimmgerät? Stimmt doch. Stimmt. Stimmt schon jetzt schon. Ja. Na warte mal, wenn der Bassist kommt. Ja, stimmt noch ein bisschen. Dann geht es los. Nee. Es ist mal wieder Donnerstag. Hannes und Jogo warten auf Georg, den Bassisten. Hannes und Jogo warten jeden Donnerstag auf Georg. Stunden, Tage, Wochen. Ja? Lebenszeit, die am Ende fehlt. Georg kann nicht pünktlich sein. Georg kann nur tiefe Töne, gleich. Die aber wohl ganz gut. Und er versteht was von Harmonielehre und von Frauen. Under the apricot moon. Hannes und Jogo warten. Beneath the white sky. So lange spielt Hannes halt seinen neuen Song vor. Ja. Na, dann darfst du nicht so hoch singen. Wieso? Damit du dich nicht versingst. Es ist ja überhaupt nicht versungen. Nicht muss versungen. Das so sein. Aber so hoch. Under the apricot moon. Für mich ist eine Band ein Ort, an dem zu gewissen Zeiten die Gesetze der Welt außer Kraft gesetzt sind. Und das ist gut so. Aber es ist nicht ein Ort, der ewig dauert. Das ist für mich eine Utopie sein, ein Zustand, der dann der sozusagen die Welt hinter sich lässt. Die normale Welt, die reale Welt. Es ist in der Bandraum ist wie ein gutes Wiener Café. Man geht rein. Und da drin ist die Welt nicht vorhanden. Ja gut, ich kann es auch lassen. Nein, du probier doch, es ist ja noch früh. Wir das haben ist ja vielleicht auch die Stelle, wo ihr mitsingen könntet. Falls wir mal groß rauskommen. Ja, groß raus aus dem Geschäft. Jogo hält die Band bei Laune. Wo bleibt eigentlich unser Bassist? Jogo ist der Schlagzeuger und sowas wie das Gaffertape um die offenen Nervenenden der anderen. I'm gonna sing it and sing it and... Never give up again. Mhm. So weit, so gut. Aber darüber sollte man sich ja schon auch Gedanken machen. Ja, ja, was wir dann darstellen wollen auf der Bühne und auch sonst im Showbusiness. Naja, du meinst Klamotten und so Klamotten Zeug. Klamotten und Image. Und kann doch nicht auf die Klamotten schauen. Da ist wir können ja nicht so rausgehen, so wie wir sind. So. Hey, da kommt er schon. Servus. Wie schon. Servus. Bin ja zu spät. Ja, tut mir leid. Ich mache ruiniert wahrscheinlich. Auf. Da ist mein neues Effektboard. Du nimmst dir wahrscheinlich immer einen Stau mit, damit es länger stehen kann. Ja, das war. Aber. Was ist toll an dieser Band? Es sind tolle Leute. Ich muss dir sein Zeug noch holen. Ich mag jeden Menschen in dieser Band so, wie er ist. Und wirklich, ich schätze alle Menschen in dieser Band. Sie sind lustig, das ist gut. Unkompliziert. Eigentlich, sie sind auch umgänglich. Sie sind einfach Musiker. Das ist ein Wahnsinn. Ich mag Musiker. Hast du jetzt sagen? Wir hatten aber schon 10:30 ausgemacht, oder? Eigentlich schon. Eigentlich schon, ja. Gutes Timing heißt zu wissen, um wie viel der andere zu spät kommt. Machen wir den? Floats. Ja. Wir haben gesagt, wir fangen zusammen an. Und was für eine Version? Die englische mal noch einmal. Wir haben ja dann verschiedene Möglichkeiten, die wir dann vorspielen können. Die eine oder die andere. Ich fand die letzte aber schon ganz sexy, oder? Wie sexy? Ja, normal halt. Was heißt denn da sexy? Sexy sagt mir nichts. Ja, okay. 1, 2. Bier auf dem Teppich. Ein Menschenexperiment von Ulrich Bassange. Everybody's puzzled, no matter how they act. So many possibilities pop up with effect. A lot of us look big, but no one's real sure. A lot of us make noise, but no one got the clue. Fehlt noch Hannes. Er würde wollen, dass ich jetzt sage, er sei Philosoph. Und Gitarrist natürlich. In dieser Reihenfolge. Hannes schreibt in der Band die Songs. Das kann er besser als Gitarre spielen. Singen kann er noch weniger. Er tut es trotzdem. Georg und Jogo hören sich das schon sehr, sehr lange an. Zu lange, finden sie. Ja, ich weiß, der Gesang, es geht noch besser. Ja, also alles tadellos langweilig. Ja, ich meine, der Song an sich ist nicht langweilig. Ich kann gern besser machen. Ja, du, und außerdem, das ist schon. Es ist ja musikalisch nicht ohne. Bist du mit dem Auto da? Ja. Ist da noch diese Dose von mir drin? Was für eine Dose? Simon, du kennst diese Band schon länger. Gibt's da auch vielleicht so ein gewisses Drogenproblem? Kann ich mich hier ganz normal äußern oder ist das... Ja, kannst du schon. Drogenproblem? Naja, man besorgt halt immer mal wieder was. Das ist auch gehört zu den Hausmeistertätigkeiten. Hannes so, er versucht das immer zu vertuschen mit Dosen und irgendwie und Kinderkram und es ist immer irgendwie... Er soll sagen, was er braucht. Hast du bei mir im Auto was liegen lassen? Ach, ist wurscht. Also stell... Ja. Wer mich fragt, wer mich kennt, hinten, unten. Bekommt, was er braucht. Das darf, glaube ich, schon. Und wenn dann aber da Stress angesagt ist, dann bin ich da wieder weg. Wo ist er für? Ja, ich versuche das jetzt. Entweder wir kultivieren das. Erstmal als Band hinkriegen und dann kann man natürlich ein bisschen. Ja, singst du das dann? Oder haben wir da noch jemanden, der das singt? Nein, ich singe natürlich. Du singst den. Aber pass auf, du könntest singe, ja einfach nur Gesang ein kleines reduziertes Motiv machen, dass du gar nicht so das ganze Ding hinlegst, weil der Bass und die Stimme allein sind sie eigentlich vielleicht schon. Aber ich würde es erstmal so hinkriegen, dass wir es erstmal als Band schaffen, den Song einmal durchzuspielen und dann kümmern wir uns um die Feinheiten. Die Feinheiten kommen bei Hannes immer erst hinterher. Georg und Jogo haben da so ihre Zweifel. Sie beginnen, ihre Zweifel auszusprechen. Beim Rauchen in der Garage. Ohne Hannes. Und die Zukunft leuchtet. Gesangstimmen. Normalerweise muss das Ding funktionieren nur mit Bass und Gesang allein schon. Ja, aber dann muss der Sänger von Präsenz haben. Vielleicht ist der Hannes auch überfordert mit Gitarrenspielen und Singen. Ja, und wenn dieser Sänger hinsingen wird? Kleinanzeigen. Garageband ohne Jobs sucht Sängerin. Keine Anzeige, nur ein kleiner Zettel am schwarzen Brett im Musikladen. Ich habe dir die Geschichte erzählt, wir haben am Niedergang gespielt, dann die falsche Band waren. Und schon sagt sich Laila an, für nächsten Donnerstag. Ja, mit was sollen wir uns denn bewerben? Naja, mit dem, was wir da haben. Hallo. Servus. Hi, Laila, danke. Servus, ich bin Georg. Hallo, Georg. Ich bin der Jogo. Hi, so. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, schön. Und du singst jetzt mal. Ja. Hast du die Aufnahmen bekommen? Ja, klar. Okay. Zumindest das klappt. Hier. Ich krieg schon es ist gerade ein bisschen schwierig, aber du, schön, dass du da bist. Ja. Ja, das ist prima. Und ihr habt euch von eurem Sänger getrennt? Zur Hälfte. Ja, zur Hälfte. Wir haben den Sänger. Der Hannes also gut, spielt Gitarre und hat gesungen. Den Song geschrieben und auch den Text dazu. Und dann bietet es sich halt an, dass die Person auch singt. Und es ist aber so, dass die Person dann oft nicht so gut singt. Ach. Ich habe auch nicht die super ausgewählte besser, Stimme oder so. Es ist ein bisschen so schwierig für mich, mich auf Gitarre und Gesang zu konzentrieren. Verstehe. Habt ihr gestimmt? Stimmt ihr überhaupt? Ich stimme, ja. Meine Stimme durch aus dem Geschäft raus. Der hat gestern... Ja. Okay. Gut. Ziehst du ein? Ich zähl quasi ein. Eins, zwei, drei. Es ist eine Welt des Abenteuers. Wenn eine Frau den Probenraum betritt, passieren merkwürdige Dinge. Manchmal wird einfach jemand abgeschleppt. Wie jetzt die hoffnungsvolle Sängerin Laila. Von Georg natürlich. Aber muss ich das dazu sagen? Könnt ihr das auch in D-Moll? Jo, einverstanden. Georg, der alte Frauenversteher. Das kann ihm Hannes übrigens auch nicht verzeihen. Aber das ist eine andere Geschichte, die für gewöhnlich draußen bleibt, vor der dicken Tür zum Probenraum. Die Frage ist es ja überhaupt auch, ob es eine Sängerin sein soll. Ich meine, Frauen in der Band ist ja auch immer so. Ja, wir können auch einen Hund nehmen, oder was? Ja, sind wir bei Pink Floyd oder wie? Ja. Pink Floyd haben das gemacht mit dem Hund. Und wie man weiß, sehr erfolgreich. Gonna check out all the rockets that scratch on a motionless sky. There's a world of adventure ahead for you and I. And if you're nice to me, I'll be real nice to you. And when the cock crows three times, you know my love is true. Under the apricot moon, I miss the fireflies that be just you and I. Under the wired sky, under the apricot moon. Das Lied wird ein Hit. Ah ja. Ja, wie ist denn das? Kann man da in Zukunft auch eigene Lieder schreiben oder wollt ihr jetzt... Ja, wenn du sie transponieren kannst, schon. Ihr mit hier ist der Songwriter. Wir sind ja nur die... Wir sind ja nur die Rhythmusfluencer. Das ist ganz cool. Hab ich jetzt alles. Hast du alles? Ein Taxi wurde gerufen. Okay, ja, also alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Servus, leider. Ja, danke. Wir reden dann, ne? Schön hast Zungen, wir rufen. Gut, ja. Ciao, servus. Schön hast tschüss, Zungen, wir rufen wieder an. Der Scheck ist unterwegs. Weißt du, was ist wirklich unnötig? Ja, kommt doch nicht wieder. Kommt auch nicht mehr raus dabei. Dann kannst du auch singen. Ja, danke. Das ist ein Kompliment, oder was ist das? Ja, ja, wir tun das Beste. Zumindest können wir es jetzt auch in D-Moll. Wir sind jetzt D-Moll-fähig. Für Schlagzeug ist das natürlich eine große Leistung. Warst du eigentlich mit dem Hannes mal irgendwann ein Bier trinken, oder was? So privat? Ich ja, früher schon, ja doch, doch. Ja, ich nicht. Ah, ja, wir haben uns in der Kneipe kennengelernt. Ich weiß gar nicht, wie der so ist. Ich kenne den bloß vom Übungsraum. Ist der so phlegmatisch, dass er nichts zusammenbringt, dass er daheim sitzt? Und ist er depressiv oder hat er Probleme mit dem Sex und Drugs und Rock'n'Roll? Ja, vielleicht. Irgendwann ist ihm die Freundin weggelaufen. Aha. Ja, Musiker ist ein einsamer Job. Und dann? Ja. Seitdem hat er den Blues, oder wie? Na, wenn er den hätte, dann wäre es gut. Ich weiß auch nicht, was der hat. Noch einsamer ist nur die Frau eines Musikers. Im besten Fall teilst du deinen Mann mit einem Stück Holz. Under the apricot moon, gonna give you loosest kisses and sing you a tune. Gonna sing it so sweetly, you might fall in trance. Gonna putz like a cricket, and then I take my chance. So geht's ja auch. Vielleicht müssen wir das ganz anders machen. Wir machen da Schlagzeug-Solo-Nummer draus. Welche Farbe hatte denn dein Schlagzeug? Das allererste war grün, multibrillant grün. Das war so psychedelic Flower Power. Meine Mutter hat noch einen Kredit aufnehmen müssen, den ich dann mühsam in Ferienarbeit abbezahlt habe. Drum gibt's das Schlagzeug heute noch. Ach, das macht irgendwie keinen Spaß so. Joko, bitte. Ja. Mich nervt's. Es ist mal wieder Donnerstag. Na, das ist eine Vollidiotennummer. Dann machen wir halt was anderes. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt rumhocken und warten und er kommt nicht und er kommt irgendwann oder kommt vielleicht zu spät. Ja, er kommt ja jetzt schon zu spät. Er ist ja schon zu spät. Ist ja schon zu spät. Irgendwann müssen wir uns halt auch entscheiden, was wir wollen. Das heißt für Hannes und Jogo, warten auf Georg. Ja, aber ich kann dir jetzt auch keine Alternative bieten. Ich weiß jetzt niemand, der Zeit hätte und der dazu passt. Ja, aber das ist doch wie, bist du Hammer oder bist du Amboss? Im Zweifelsfall lieber am Boss. Eins habe ich gelernt. Ja. Musiker machen nicht gern viele Worte. Na, du kannst aber ja gerne weiter warten. Lieber Sprüche. Ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Hier gibt es übrigens Motten. Vielleicht, er könnte ja wenigstens anrufen, dass er unterwegs ist. Oder damit wir wissen. Naja, Dann mal Prost. Habe ich jetzt auch. Halleluja, Prost. Ja. Tschüss. Könnt ihr euren Scheiß echt langsam alleine machen? Das wird so blöd. Voll schnell alleine machen. Ja, nein. Band, hallo, ist Band, da ist er ja. Hallo. Bleibst du denn? Super. Habt ihr meinen Anruf nicht bekommen? Nein. Nein. Ich habe mal angerufen, war die Mailbox dran. Tut mir schrecklich leid. Ja, ich habe bei euch aber angerufen. Hannes hadert. Georg handelt. Er hat von einem Sänger gehört, der aus England oder Amerika kommt. Er soll eine unglaubliche Stimme haben und immer perfekt gekleidet sein. Und das Beste? Er sucht nach einer Band. Das Auto war weg. Georg hat ihn in den Probenraum eingeladen. Für nächsten Donnerstag. Klar. Und dann ist es wieder da. Nein, es war nicht da. Da gehe ich bis zur Einmündung von der Straße. Das Auto ist einfach nicht da. Da stehen zwei Typen und schauen so blöd über die Straße. Oh yeah, baby, I got the blues. Grüß Gott. Grüß Gott, hallo. Ich bin der JJ. Hallo. Hannes. Hannes, freut mich. Hallo JJ, servus. Servus. Ich bin der Yogo. Yogo. Ja. JJ Yogo. I go, you go, Yogo, go. JJ. JJ. Yogo und JJ. Yogo mit Y. Ah, Yogo mit Y. Y. Ah, sehr gut. Na, JJ mit J. Ja, aber du singst. Ich singe. Schön. Gerne. Cool. Ja. Wir haben eine Band. Also, toller Proberaum. Danke. Wem gehört dieses Proberaum? Mir. Hannes. Ja. Selbst gebaut? Das ist eigentlich das Kinderzimmer meiner Tochter. Echt? Ex, ja. Das merkt man gar nicht. Aber diese also meine Frau ist Ex. Okay. Ich brauche immer ein bisschen Zeit, mich an die Räumlichkeiten irgendwie so zu gewöhnen. Wir sind schon ziemlich lange hier. Ja. 1, 2, 3. Meine erste Erinnerungen an Singen eigentlich raus aus dem Fenster von meinem Kinderzimmer. Und ich war irgendwie begeistert von irgendwelchen Popmusik, was weiß ich. Und ich saß da stundenlang und habe am Fenster gesungen, als ob die ganze Welt meine Stimme hören wollte. Und tatsächlich haben die Nachbarn sogar das genossen. Auf JJ stehen die Jungs sofort. Der wirkt einfach nicht so, als ob er Probleme macht. Kein Gezicke im Probenraum. Naja, Hannes hält wie üblich hinterm Busch. Aber dann zieht er auch mit. Magst du Bier, JJ? Erstmal nicht, danke. Aber du trinkst Bier? Ach ja, könnte man sagen. Das finde ich gut. Das ist schon mal positiv, ja. Also, aber das Bier, was ich trinke, ist dann manchmal ein bisschen anders als sonst, aber... Wieso, was trinkst du? Also, ich trinke eigentlich gerne alkoholfreies Hefeweizen. Alkoholfreies Hefeweizen? Ne, ja, das ist ein Notfall. Das ist isotonisch. Notfallbier. Das ist wie die Frau ohne Unterlagen. Also ich weiß, dass die Deutschen das irgendwie doof finden. Aber das ist überhaupt da, alkoholfreies? Sag nur nicht Erdinger. Das ist bei uns ein bisschen verpönt. Also für die Jogger. Was ist das, isotonisch? Man kann auch richtig. Ist das isotonisch? Nee, natürlich. Das ist es nicht. Kannst du mal stimmen? Hefeweiz. Hefeweiz. Nicht. Und es ist schwierig, nicht zu kitschig zu klingen, aber trotzdem diesen Song ernst zu nehmen. Ja, ja. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Also es ist so ein... Warst du zum Beispiel von Sting inspiriert? Ich habe immer irgendwie ein Sting-Gefühl gekriegt beim Sting? Zuhören. Sting. Das letzte Mal, als ich Sting gesehen habe, das war gestern, in einer esoterischen Buchhandlung. Er hat so Winterlieder geschrieben. Ja, ich bin ein großer Sting-Fan. Also. Seit lange nichts von ihm gehört habe. Aber als ich diese Video, also die Aufnahmen gehört habe, habe ich gedacht, das hat ein Sting-Qualität. Das ist avancierter Pop, würde ich also. Was für Pop? Avancierter Pop. Avancierter. Naja, gut, das vielleicht ist man zu. Erhobenes Pop. Erhoben. Hochpop. Hochpop. E-Pop. Designer-Pop. Designer-Pop. Ja, dann lassen wir uns mal schauen, wo uns die Inspiration hinträgt. Inspiration Class. Yes. 1, 2, 3. Under the apricot moon, beneath the wild sky, there'll be just you and I beneath the wired sky, under the apricot moon, under the apricot moon, beneath the wired sky, there'll be just you and I beneath the wired sky. Under the apricot moon, under the apricot moon. Euphorie im Probenraum. Hannes muss nicht mehr singen. Die Band ist komplett. Auf euch in eurer Musik. Durch und deinen Gesang. Und unsere erfolgreiche Zukunft. Und the big bucks. Das Projekt. So. Krugboy. Gibt's mehr davon? Ich werde eventuell eins kosten. Habe ich aus Franken mitgebracht. Aha. Also, das Schönste von eurem Proberaum ist, dass es nicht unbedingt nach Bier riecht. Ich finde es schade. Noch nicht. Noch nicht. Und habt ihr schon entschlossen, unbedingt so einen Sänger zu wählen, anstatt einer Sängerin? Ja. Ja. Aus welchem Grund denn? Sängerinnen hatten wir schon. Die hatten die Zeit. Aha. Außerdem nichts zum Anziehen. Nichts Vernünftiges. Auf jeden Fall einfacher zu touren, wenn es nur Jungs gibt. Mhm. Das stimmt. Ich habe mal eine Band gespielt, die hat mir eine Schlagzeug geben. Ich hätte auch nie Zeit. Nie. Einfach nie Zeit. Oder sie haben Zeit? Hobbymusikerin. Und sind dann aber immer schwanger. Und sie waren kommt schon die nächste, dann ist dann auch schwanger. Mhm. Ja. Dann ist das Kind da, dann haben sie wieder die Zeit. Auch das habe ich gelernt. Musiker sind erst zufrieden, wenn die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern geklärt sind. Frauen und Bands passen eben einfach nicht zusammen. Hannes ist insgeheim froh, dass der leidige Gesangsjob an jemand anderen gegangen ist. Jetzt kann er sich voll auf seinen Gitarrensound konzentrieren. Hallo. Hey, Hannes. Gute Nachrichten vom Pissen. Ah, was ist rausgekommen? Tolle Message. Ich habe eine SMS bekommen von einem Produzenten, der dieses Demo, also diese zwei Songs gehört hat. Dem hat das ziemlich gut gefallen und er möchte mit uns eventuell ein Demo produzieren, ein richtiges. Super. Dun, dun, dun, but if I need to speak English, you'll understand me. Is that correct? We try to. Yeah. Excellent. If we don't understand, we do an after question. Eine Nachfrage. Genau. Super. I am your funky. JJ zieht sich noch einmal über Kopfhörer das Demo rein. Er möchte nichts falsch machen. Weiß nicht mehr genau, wie da war am Anfang, ich glaube, es war am Anfang so Snare. Jogo, Hannes und Georg beschnuppern ihren neuen Bandkollegen. Everybody's puzzle, no matter how they act. So many possibilities, pop up with the fact. But no one's really sure, a lot of us make noise. No one's got the cure. Echt, ist das so? Oder so? So in der Art. Every girl's crazy about a sharp-dressed man. Passt diese Bekleidung zu eurer Bandkonzert? Wir haben genau nach dir gesucht. Weil ich habe letzte Woche noch gesagt, wenn wir auf die Bühne gehen, können wir ja so nicht... Also ja, da haben wir ja besprochen. Wir brauchen jemanden, Sänger, den man vorhin hinstellen kann. Also das ist für mich auch wichtig. Also ich stehe auf jeden Fall nicht auf die Bühne mit einer Band, die einfach nur Jeans und T-Shirts tragen. Das ist mir peinlich. Ja, nix Adidas. T-Shirt hat keiner von uns. Du bist immer gut angezogen. Ich versuche, ein Vorbild zu sein für meine schlampige Band. Ich finde, dass das, was man trägt, ist ganz, ganz wichtig, egal ob jemand anders das anschaut oder nicht. Also man muss sich wohlfühlen, die Bekleidung muss passen, anstatt irgendwie so schlampig über Größe. Und ja, man muss das Gefühl haben, dass es ausgewählt wurde. Also hättet ihr Probleme, wenn zum Beispiel wir würden also meine Lieder spielen, eventuell? Oder wollt ihr nur eure Lieder spielen? Was hast du denn? Nein. Also später. Also vielleicht gehe ich zu schnell dran, aber ich habe mich nur... Ja, lass uns erst mal eingrooven und dann... Können wir doch das mal spielen. Ich wollte nur wissen, wie offen ihr seid. Ja, ja, gerne. Ja, mittelmäßig. Mittelmäßig, alles klar. Das ist schon gut. Ja, gut. Schauen wir erstmal, dass wir den hinkriegen und dann unterhalten wir uns weiter über andere Songs. Ne? Also ich bezeichne mich eher als Singer-Songwriter. Ah, okay. Also nicht nur Sänger. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, davon braucht es in jeder Band einen oder zwei oder auch vielleicht drei. Ach so, richtig. Du bist doch aus England, oder? Aus USA. USA. Aus Nashville. Music City, USA. Okay. Du hast Jack White. Genau, Jack White wohnt in unserer kleinen Stadt. Nicht nur er. Genau, anderen auch. Auch The Black Keys, glaube ich. Und alle. Aber man sieht die nie. Fast nie. Obwohl Jack arbeitet in Downtown. Man könnte ihn wahrscheinlich immer wieder sehen, aber ich war nie in seinem Laden. Aber du weißt, wo das Studio ist? Ja. Third Man heißt es. Aber man sieht sie nie her. Und irgendwann werde ich mit ihnen arbeiten, bestimmt. Das ist mein Ziel. Wenn ich mit euch fertig bin. Mit uns fertig. Ja, mit uns durch. So schnell nicht wieder los. Das ist nur jetzt eine Stufe auf. Naja, für mich auch. Ich sehe das auch so. Stairway to Jack. Zuerst gab es einen Traum, da war ich noch sehr klein, da habe ich mal geträumt, dass ich eine Querflöte geschenkt bekommen habe und Querflöte spielen kann. Das war ein wunderschöner Traum. Und ich war überzeugt, wenn ich aufwache, liegt die Querflöte neben dem Bett. Und da lag natürlich gar nichts. Das war ein ganz schöner Frust. Hast du die Kiste schon, Hugo? Ja, ich wollte sie. Der Hannes jetzt nicht mithilft, finde ich auch gelassen. Ja, nee, das weißt du schon langsam. Es ist so mit den Dieben. Ja, es reicht ja schon, dass er froh, dass er nicht mehr singt. Jogo und Georg räumen den Probenraum auf. Muss ja auch gemacht werden. Mal wieder die Bierkästen wegbringen. Wie immer, wenn die beiden Rhythmiker unter sich sind, geht es um Hannes. Hat er schon einen neuen Song? Wir haben jetzt zwei Songs. Fehlt immer noch ein dritter. Und da muss halt der JJ ein paar bringen. Muss ja nicht immer der Chef sein. Ja, das nervt natürlich ein bisschen. Bassist und Trommler sind sich einig. Es geht nichts voran. Der Gitarrist muss Songs liefern. Und was ist mit seinem Produzenten? Da tut sich anscheinend überhaupt nichts. Ja. Von wegen Produzent. Ja, der wollte doch noch die Woche kommen, oder? Irgendwann halt. Mal warten. Prost. Was hat drei Beine und das Arschloch ist oben? Der Schlagzeughocker. Prost. Was wissen diese beiden von täglichen Selbstzweifeln, wöchentlichen Schaffenskrisen, lebenslanger Gier nach Anerkennung? Gibt auch keine neuen Schlagzeugerwitze mehr. Natürlich muss es ein Gerüst geben, natürlich gibt es Ideen und Skizzen, aber die kann man ja ausarbeiten in der Band. Sie erwarten immer, wahrscheinlich wie im Theater, sie erwarten ein Manuskript und sie sind die Schauspieler und dann wird es abgespielt. Darum geht es ja letztendlich hier drin. Es ist ja kein Orchesterbetrieb, wo einer herkommt und sagt, ihr macht das und das und Musiker funktionieren dann. Es ist eine Band. Da geht es um mehr als um Sachen abspielen, finde ich. Die Idee der Band ist ja nicht, dass es darum geht, möglichst irgendwelche Lieder perfekt runterzuspielen und abzureißen, sondern es geht eigentlich darum, in einer Band, dass etwas Neues entstehen kann. Es ist eben mehr als die Summe der einzelnen Teile. Dankeschön. Ist auch Bier für mich? Oh, oder schön kalt. Ich sage nur eins, aber das ist nicht so kalt. Ja, du hast noch. Flüssiges Brot. Aber irgendein alternativen Groove, wo bleibt denn der Georg? Grooveman. Hat er gesagt, dass hat er dich angerufen? Ja, du weißt, dass er zu spät kommt, grundsätzlich. Und du weißt, dass es ihm, Jogo, egal ist. Ist er sagt, ein Viertelstunde Spätkammer oder eine halbe Stunde spät? Naja, also du kannst dir auswählen. Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde. Kommt immer auf die Straßenbahn drauf an oder auf das Gleisbett. Und eine Stunde Spätkammer ist ein bisschen viel. Ja. Nein, er hat erzählt, er hat das Auto abgestellt, um an der Telefonzelle uns anzurufen, dass er zu spät kommt, und hat die Handbremse nicht angezogen und das Auto wäre von selbst ins Gleisbett gefahren. Nein, gerollt. Ist das nicht eine schöne Geschichte? Wir glauben das. Jetzt ist gerade was Unglaubliches passiert. Ich bin gerade geflogen. Oh. Ja. In der Luft? Und zwar, ja, in der Luft. Und zwar über einen Kreisverkehr. Einer flog über den Kreisverkehr. Und so, ich bin, ich fahre, ja, ja, ohne Scheiß. Bis vor 2 Wochen war da eine Kreuzung. Und da haben sie jetzt einen Kreisverkehr hingebaut. Was wäre der Bandalltag ohne Georgs Erzählungen? 100, 120, obwohl beschränkt ist. Ich gesagt, ich war etwas knapp dran, aber ich hätte das eigentlich ganz locker geschafft. Und dann denke ich mir, oh shit, seit 2 Wochen ist da dieser Kreisverkehr. Wenn ich jetzt das Lenkrad rumreiß, dann überschlägt es mich. Wenn ich bremse, schleudere ich. In einer Sekunde ist es durch meinen Kopf gegangen. Da habe ich Gas gegeben und bin wie in einer Sprungschanze. Und dann habe ich wirklich für eine Sekunde oder was nichts mehr gehört. Ja. Ja, gut, das war sowas in der Art. Und ich, ja, klar. Das war gerade gut. Da war ich in der Luft. Und dann. Und dann stehe ich mit den Hinterrädern auf dem Kreisverkehr und mit den Vorderrädern auf der Straße. Dann habe ich Zündschlüssel umgedreht, das Auto geht. Aber. Also, ich würde sagen, du hast aber schon auch ein richtiges Pech die ganze, ja, Zeit. Völlig. Jedes Mal am Donnerstag, immer donnerstags, passieren die solche Sachen. Also anderes Thema, aber sollten wir, also wollte, der Produzent sich nicht melden? Wir wollten erstmal pünktlich sein alle. Ach so. Also im Prinzip ist Hannes der Bandleiter, oder? Also im Allgemeinen. Ich habe die Songs gemacht, ja. Und ich will die Band voranbringen. Einer kommt zu spät, er lächelt immer, du bist neu. Das ist der momentane Zustand, ne? Es gibt so Überschneidungen, ne? Genau. Er weiß natürlich mehr über die Frauen. Ja, es gibt Interessenskonflikte und Interessensüberschneidungen. Den weiß ich noch nicht. Also bisher habe ich eigentlich keine Spannungen bemerkt. Konflikte gibt es natürlich wie in allen Dingen. Immer wenn einer nicht da ist, wird über den gelästert. Also, und die Überschneidungen sind, dass man halt doch miteinander ein Ziel hat, weil es den Titel gibt. Man ist aufeinander angewiesen. Es ist ein bisschen Spiel dabei. Wird's was, wird's nix, könnte ja was werden. Aber ich finde es schon bemerkenswert, dass ihr so harmonisch miteinander seid. Also gut. Hallo, grüß dich. Was stört dich an der Band? Und? Weißt du schon, wann du kommst? Mich stört an der Band, dass es Musiker sind. Mich stört an der Band, dass sie einen sehr beschränkten Horizont haben. Hallo? Hey! Und das meine ich nicht musikalisch. Alles, was sie sehen und hören, ist Musik. Sie kriegen nichts anderes mit. Hey, hallo. Und braucht ihnen auch nicht kommen mit einem Thomas Bernhard Zitat. Das schneiden sie gar nicht mit. Das ist immer donnerstags. Welches? Also nächste Woche. André, Künste finden nicht statt in ihrem Leben. Wann kommst du? Ja, er kommt auf jeden Fall. Der Produzent, Alexander, war dran. Er ist gerade in den Tunnel gefahren, natürlich. Den Tunnel eingefahren. Er arbeitet hier im Bergwerk. Im Bergwerk des Kapitalismus, ja. Ja, wann kommt der nächsten Donnerstag? Ich habe ihm gesagt, er soll nächsten Donnerstag kommen. Alles, was stattfindet, ist Musik. Das nervt mich. Vielleicht wäre ein dritter Song ja nicht schlecht, wirklich. Hast du einen Song? Leider nicht dabei. It all feels kind of spooky. All the birds in the night. Hey! Hey! I don't wanna see you shiver. Störe ich irgendwas? Nein, du kommst genau richtig. Hab ich mit dir telefoniert? Die Zukunft leuchtet. Und Rainer Hanf bewacht ihre Schwelle. Rainer Hanf, Produzent. Grüß dich. Hochgespannte Erwartungen sind ihm nichts Neues. Hannes hat mir ein Demo geschickt von euch. Waren allerdings nur zwei Songs drauf. Genau. Habt ihr noch mehr? Ja, wir sind gerade am Arbeiten. Ja. Sonst ist es so. Ja, also, JJ ist ein neuer Sänger. Wo kommst du her? Aus Nashville. Aus Nashville? Ja. Hey! Music City, USA. Yeah, man. Gut. Dann lass mal hören. Besser. Ja, okay. Das ist ein Quantensprung. Ein, zwei, puzzle, no matter how they act. So many possibilities pop up with the fact. A lot of us look big, but no one's really sure. A lot of us make noise, but no one's got the cure. Some of us wear hats, others just wear coats. When the wind gets heavy, everybody floats. There you go. Ja, der Groove schwitzt. Gut. Schwitzt? Yeah. Schwitzt. Ja. Schwitzt, sitzt. Also wir haben schon mal zwei gute Songs. Zwei von zwei Songs sind gut. Ich finde, das ist also außer Ausbeute 100%. Wenn die Songs schlecht gewesen wären, dann wäre ich ja... Jeder Song ist geil von uns. Ja, der ist geil. Da kann ich schon den Remix hören, weil es Everybody Floats, die Zeile ist genial. Es kommt mir vor, als jemand anruft. Das ist meins. Jo. Ja. Ja, hi. Rainer hier. Kein Donnerstag wie jeder andere. Der Kapitalismus klopft an die Tür. Echt? Und Hannes verliert die Fassung. Super, klasse Nachricht, danke. Ciao. Dabei möchte er so gern cool sein. Ja, Jungs, sorry, die Pflicht ruft. Ich habe ein ganz wichtiges Date, aber ich melde mich nächste Woche wieder. Kommst du vorbei? Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ich werde versuchen, es zu schaffen. Auf jeden Fall telefonieren wir. Und wie verbleiben wir? Ich schicke euch schon mal einen Vertragsentwurf. Aber fertig machen können wir das erst, wenn ich ein Label habe für euch. Wir können nächste Woche mal, wir zwei, also... Abendessen oder so, ne? Mit dem Vertrag müssen wir nicht... Wenn ich Zeit habe. Okay. Auf jeden Fall telefonieren. Okay, ciao. Wenn wir Zeit haben, wir wären auch gern dabei. Auf Wiedersehen. Wenn ihr was zum Abendessen habt, weil wir brauchen auch immer was zu essen, wir wären dann auch gern dabei, wenn ihr Abendessen geht. Geht's auf einen Punkt. Ich hab's halt. Ciao. Servus. Ich glaube nicht, dass wir sofort Abendessen kriegen. Aber... Wir wollen auch was essen. Ein Produzent oder ein Filmregisseur? Sorry, Jungs, ich habe noch was vergessen. Kannst du mir deine Visitenkarte geben? Ich habe eine. Würdest du auch Background oder sowas machen? Natürlich. Super. Ich mache alles. Sehr gut. Der bläst dir auch rein. Danke. Tschüss. Wir telefonieren auch. Ciao, Jungs. Servus. Ciao, Rainer. Ciao. Er ist eine gute Falle gemacht, JJ. Ja? Meinst du? Du wirst noch groß rauskommen als Background-Sänger. Ne, passt schon. Mir ist egal, wenn es bezahlt. Ja, ist klar. Wer bezahlt, der bezahlt. Mann. Wer wird bezahlt? Also Geld ist Geld. Ja, steht auf kleine Jungs. Ich muss kein Star sein, ich muss nicht singen. Geil ist geil. Ne, mach Mick Jagger werden. Ne, mach das ruhig. Ich bin der Depp, der die Songs schreibt. Nein, du Depp, schreib doch noch einen Song. Hast du nur zwei? Ja, wenn ich mit euch ständig proben muss und er nie kommt und er... Background-Sänger. Dann bleibe ich halt auch noch weg. Wenn er nicht kommt, dann hast du Zeit, einen Song zu schreiben. Ich bin bloß der Trommler. Wovon redet ihr eigentlich? Ich verstehe es nicht. Macht es wirklich was aus, dass er meine Visitenkarte wollte? Wir haben deine Visitenkarte nicht, by the way. Irgendwann geht das erste Bier auf und dann schaut die Welt schon gleich ganz anders aus. Also ich sage nur, ich würde nie in einer Band spielen, wenn die Musiker kiffen. Da hast du recht. Du würdest, das wir ist ein schöner Konjunktiv. Wir sind ja unter uns. Wir kiffen ja auch nicht. Wir suchen ja nur diese Dose, ich will ja nur meinen. Und trinken ist erlaubt. Ich habe einfach schlechte Erfahrungen gehabt mit Musikern, die kiffen. Also die werden alle irgendwie ruhig und alles soll ganz einfach sein. Und sprichst du von uns? Nein, von Leuten, die ich kenne, die gekifft haben. Schließe mich der Meinung meines Vorredners an. Was ihr macht zu Hause, ist mir egal, aber nur während des Spielens oder während des Tourens würde ich das nicht aushalten, wenn ich wusste, dass jemand bekifft ist. Ja, vielleicht bin ich es ja. Und du merkst es schon gar nicht mehr. Und ihr merkt es nicht. Ja, der Simon, servus, grüß. Servus. Ist der Hannes auch da? Der ist irgendwo. Weil der Hannes fragt ja auch nach seiner Dose, nach seiner Blüten. Ja, hast du dabei? Ey, Simon, jetzt hat Dosen, ich mag keine. Allerdings kriege ich da echt noch Kohlen vom Hannes. Ja, so, ich habe. Wie viel kriegst du denn? Ich habe bloß Fahrscheine ein dabei. Ein Huni? Ja. Also will ich gar nichts. Ein Huni habe ich gerade noch. Oh, ja, ja, passt. Ja. Super. Vielleicht liegt es daran, hat er da oben ein Problem. Ein Dosenproblem. Ja. Aber bei diesen Dosen ist ja noch kein Drogenproblem da, oder? Aha. Also ich bleib beim Bier, gell? Trinken alle Bands ganz viel Bier? Die, die ich kenne, ja. Und zwar ist also es so wirklich typisch, Massen ist es an so ein und die, in der Schweiz ist es noch übler, weil das Bier in der Schweiz extrem schlecht ist. Hey. Als ich da ankam, dachte ich, das könnt ihr nicht machen. Dieses elende Bier aus dieser Dose saufen. Aber stellt sich doch die Frage, ob der Rock'n'Roll am Vormittag erfunden worden ist, oder? In Hersching. Weißt du, was ich heute in der Zeitung gelesen habe? Nein. Die Garagenverschwörung schreitet voran. Frau weg, tränende Erleichterung. Was darfst du sagen, wenn es heißt, der hat Bandleader weg? Der ist ja kein Bandleader. Ja. Macht ja nichts. Also, wenn er mal Jogo und Georg denken ja, schon mal weiter. Und sonst nichts. Und die große Fresse. Und die nicht selber gesungen. Was macht der eigentlich sonst? Keine Wovon Ahnung. Lebt der? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich einen reichen Vater. Männer. Solidarisch, selbstvergessen und sensibel. Eine reiche Freundin. Und Hannes merkt nichts. Keine Ahnung. Grüß euch. Servus. Grüß dich. Hast du einen Rock'n'Roll erfunden? Hast du ihn gesehen? Den Rock'n'Roll? Mhm. Gestern war der da. Ja. Gerade angerufen, dass irgendwie der Amp nicht geht. Wie ist das? Das ist nicht normal. Mach mal. Der muss eigentlich repariert werden, aber ich habe natürlich kein Geld. Suchen wir mal einen Pianisten. Oh Gott, vom Regen in die Traufe. Kann auch ein Gitarrist sein, auf jeden Fall einer, der spielen kann. Und Songs, ja, dann müssen wir halt den JJ nochmal fragen, was der für Songs und noch hat. Treffen mit ihm. Ja, und wie bringen wir den Hannes das bei, wenn er... Ja, im schlimmsten Fall halt gibt's eine neue Band. Holla, der Georg. Wie ein Schachtelteufel. Ja, servus. Wenn keiner damit rechnet, ergreift er die Initiative. Hollywood ruft an. Auf diese Momente habe ich immer gewartet. Hollywood? Das habe ich schon damals an ihm gemocht. Ja, lass uns irgendwie ein bisschen mehr experimentell mit den Liedern rumgehen, zum Beispiel. Ja. Hm. Das ist wahrscheinlich nicht mehr radiotauglich. Scheiß drauf. Radio stirbt. Anruf aus Hollywood. Hollywood. Wir könnten uns anders orientieren. Ja, das werden wir langsam tun. Super. Dann suchen wir uns eine neue Band. Super. Kann ich den JJ auch mal fragen? Vielleicht können wir den mitnehmen. Ja, klar. Dann machen wir was anderes. Ja, da geht ja nichts weiter. Ich glaube, da unter Umständen muss ich da mit euch einen drauf trinken. Ja, da, jetzt. Mach da nicht auf. Grüß dich. Prost. Prost, Prost, Prost, Prost. Die Alternativen, seid ihr hier raus oder wie? Ja, wenn sie jetzt da nichts tun. Boah. Da tropft das Bier auf den Teppich. Du musst langsam trinken. Hast du das nicht gelernt? Hast du das nicht beigebracht? Als altes Flaschenkind musst du doch wissen, wie man das Bier aus der Flasche bringt. Wir wissen nicht, wie er es hören will, nicht, also bleibt uns genau. Ja nichts. Wir können nur spielen, wie wir das hören wollen. Ja, genau. Aber ich glaube, du willst spielen, wie es der Produzent hören will. Das, weiß das ich macht ja mir ein bisschen Sorgen. Szenen einer Ehe. Wohlbekannt und doch immer wieder traurig. Wir können auch so weitermachen und jede Woche kommt Simon rein und sagt, toll, besser als vor 4 Wochen. Das bringt's ja nicht. Ja nichts. Also dieser Raum stinkt nach Bier oder nach Räucherstäbchen oder nach, weiß nicht, nach Wichs, Fröschen oder nach Spitzmäusen. Es ist eigentlich ein extrem übler Ort, der stinkt und es nervt und es ist laut. Das Einzige, wo diese Utopie vielleicht, wenn man so nennen will, zu leben beginnt, ist, wenn Leute drin sind. Es ist ja auch so, wenn ich allein in diesem Raum bin, dann passiert da nichts. Es ist leer, es ist total öde, es ist Wüstland, es ist Wasteland. Und dieses Wasteland wird ja erst durch diese Menschen zu einem goldenen Ort, zu einem Paradies. Ich bin zurückgefahren. Da kommen wir jetzt auch bei Grafing an den Kreisverkehr hin. Da, wo immer der Blumenhändler steht mit seinen Tulpen, wo das Auto hingestellt, gehe auf den Kreisverkehr. Da liegt das Nummernschild. Ich hab's gewusst. Aber es war nicht nur das Nummernschild da gelegen. Da liegt eine Ölwanne. Da liegen Schellen vom Auspuff und noch so ein Plastikteil. Dann packe ich das ganze Zeug, tue es mir ins Auto und fahre heim zu meiner Werkstatt mit 30. Ich habe immer auf die Ölanzeige geschaut und auf die ganzen Warnleuchten. Dann komme ich zu Hause in die Werkstatt, er tut mein Auto hoch, schaut er sich das alles an und dann sagt er, bei deinem Auto, da fehlt nichts. Dann war das die Ölwanne von einem anderen Auto. Ich möchte einfach den und andere Songs ohne euch spielen. In Zukunft. Nicht ohne uns. Ja, aber wofür proben wir dann jetzt da hier seit Wochen? Ja, eben, das frage ich mich auch. Das fragt sich übrigens Rainer auch. Er hat gesagt, Rainer. Hannes, die Songs sind geil. Du schreibst geile Songs. Aber mit der Band wird es nichts. Ich mach das mit dir. Sagt der Rainer. Du sagst den Musikern Tschüss. Aha. Ja. Wenn die Dinge eng werden, wird die Leine gekappt. Und schon gleitet er davon. So kenne ich das. Na, manchmal war es auch anders. Als unsere Tochter geboren wurde, war Hannes glücklich. Irgendwann muss man sich halt entscheiden, bist du der Hammer oder bist du der Hamboss? Na, was war toll mit euch. Und falls ihr mal eine Session machen wollt, mit uns. Mit der Leuchte aus Nashville. Jo, ich schaue jetzt erstmal zu Rainer und dann gucken wir weiter. Idiot. Bier auf dem Teppich. Ein Menschenexperiment von Ulrich Bassange. Der Gitarrist Johannes Meyer. Der Sänger J.J. Jones. Der Bassist Georg Karger. Der Trommler Jogo Pausch. Die Sängerin Rita Gillig. Der Roadie Simon Numberger. Der Produzent Bernhard Jugel. Teilnehmende Beobachtung Katja Bassange. Ton und Technik Lars Kurz. Technische Assistenz Simon Numberger. Regieassistenz Christina Huch. Englische Songtexte, Stefan Schwertfeger. Regie und Komposition, Ulrich Bassange. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012.